Okay, buddy. We're live. We clear? 3, 2, 1. King FM. Die Tom Kolbe Show. Hallo, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank an Klaus Keller im Studio NRW. Ich bin Tom Kolbe und die nächsten 2 Stunden senden wir aus Berlin. Wie immer Reise-, Lifestyle- und Business-Themen gemischt mit viel Musik und darüber berichten wir heute. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise nach Mauritius. Der faire Handel hat viele Gesichter und welche das sind, darüber nachher mehr. Kranke Mitarbeiter kosten Unternehmerinnen und Unternehmer ein Vermögen. In betriebliche Gesundheitsangebote investieren, kann dem vorbeugen. Was da Sinn macht oder nicht, darüber reden wir in unserem heutigen Business-Thema. Und natürlich gibt's heute jede Menge Musik. Wie immer, ist doch ganz klar. Avicii. I don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I'd never fall in love again. I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my crazy world like a cool and cleansing rain. Before I knew what hit me, baby, you were flowing. Addicted to you. Yeah.

me like flowers of bloom. And I love this smell of your Elizabeth Taylor perfume. Personality alone light up the room. Just one kiss alone and make me heart go boom. King FM, die Tom Kolbe Show.

King FM, die Tom Kolbe Show. London Beat und I've been thinking about you. Fairer Handel, Fair Trade ist in aller Munde und sicherlich haben auch Sie schon mal etwas davon gehört und vielleicht kaufen Sie ja auch die Produkte. Es wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut, denn es ist nachhaltig und Sie unterstützen damit die Erzeuger der Produkte auf sehr direktem Weg. Der faire Handel ist eine neue Form, die Vorteile des Marktes gerechter aufzuteilen, sagt Jesus Chuquiyanqui Shingel, Experte für faire Bananen aus Peru, und drückt damit das aus, warum viele sich bei uns engagieren. Um mehr Gerechtigkeit geht es zum Beispiel auch Julia Diekmann, die nach dem Abitur ein Jahr in Honduras war und die dortigen Lebensbedingungen der Feldarbeiter erlebte. Heute arbeitet sie in einem Weltladen und geht als Bildungsreferentin in die Schulen. Wir wollen schon ganz konkret wissen, was können wir tun? Können wir nicht einen fairen Kiosk aufmachen? Können wir ein Schulfest machen, wo wir Produkte verkaufen? Können wir unsere Abi-T-Shirts fair gehandelt beziehen? Solche Aktionen ganz konkret zu gucken, wie kann unsere Schule fairer werden und wie können wir dazu beitragen? Robin Roth vom Forum Fairer Handel. Viele Leute finden den fairen Handel ganz toll, wissen was drüber, lesen was in der Zeitung, aber mitmachen, das ist der nächste Schritt. Also machen Sie mit, damit Sie die Chance haben, tatsächlich sagen zu können, ich bin fairer Handel. Aktiv beteiligt sind tausende Weltläden, Schulen, Kirchengemeinden, Städte, Hochschulgruppen und viele mehr. Sie alle zeigen ihr Gesicht und informieren, wie der faire Handel wirkt, bei uns und in der Welt. Also wir haben etwa über 100.000 Ehrenamtlichen und dieses Jahr haben wir etwa 2.000 kulturellen, kulinarischen Veranstaltungen. Das ist ein tolles Programm. Wer wissen möchte, was in seiner Region oder in seiner Stadt oder in seinem Dorf stattfindet, der kann sich unter www.faire-woche.de gut informieren. Ein Beitrag von Matthias Scheidel. Persian weep at school and I schooled her. But not like this. We can toss and turn, rumble, tumble, and twist. Anything you want, I give it. Fantasies will live it, so lay down and relax. Love of my lady, lady love of my baby girl. Spread your wings so we can fly around the world. Harmony, charming me, your fingertips are calming me. When you drop the kiss of Susie Q, you drop the bomb on me. Stretch it, flex it, flex it. Give me the permission, okie dokie, I'll bless it. Bless it like Buddha, Buddha as the best. We can lay down after love and put your head on my chest. Die Tom Kolbe Show. I've been watching you a la la la la long, a la la la la long, long, long, long, long. Come on, a la la la la long, a la la la la long, long, long, long, long. Hey, standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while. Emotion starts running wild. My tongue gets tied, and that's no lie. I'm looking in your eyes. I'm looking in your big brown eyes.

Moving on now, moving on now. Nothing can stop. King FM, die Tom Kolbe Show. Sheila E., A Glamorous Life. Schöner 80er-Klassiker, finde ich. Immer mehr Arbeitnehmer melden sich krank. Im Schnitt fehlt jeder 12,5 Tage pro Jahr. Das weisen die jüngsten Gesundheitsreporte der Krankenkassen aus. Und das kostet die Unternehmerinnen und Unternehmer 130 Milliarden Euro. Rechnet man dazu, dass viele krank zur Arbeit gehen und dadurch zum Beispiel mehr Unfälle verursachen, summiert sich der volkswirtschaftliche Schaden auf 225 Milliarden Euro. So die Studie einer Unternehmensberatung. Kritiker plädieren deshalb dafür, dass nicht nur die Gesundheitsträger, sondern auch die Unternehmen viel mehr in betriebliche Gesundheitsangebote investieren müssten. Ob sich das lohnt? Und was sinnvoll ist, darüber hat sich Michael Scheidel informiert. Die Zahl der Krankmeldungen wegen psychischer Probleme nimmt deutlich zu, sagt Stefan Teuber, Gesundheitsexperte im Bundesverband Deutscher Unternehmensberater. Das Anwachsen der psychischen Störungen ist deutlich nach oben gegangen die letzten 6 Jahre. Um fast 70% mehr psychische Erkrankungen. Depressionen, Burnout, aber auch Erkältungen und Rückenschmerzen sind die häufigsten Gründe für Fehltage. Doch warum sollte sich ein Arbeitgeber um die Gesundheit seiner Mitarbeiter kümmern. Ist dafür nicht jeder selbst verantwortlich? Ein gutes Gesundheitsmanagement lohnt sich. Die Mitarbeiter sind leistungsfähiger und letztendlich das Betriebsergebnis wird besser. Und zusätzlich zweiter wesentlicher Punkt aus meiner Sicht ist eine Frage der Unternehmenskultur. Wie wollen Sie zukunftsfähig als Unternehmen bleiben, wenn Sie das Thema Gesundheit des Mitarbeiters ignorieren? Und ab welcher Unternehmensgröße sind zusätzliche Gesundheitsangebote sinnvoll? Ich kenne kleine Betriebe, 5 Personen, die machen halt ihre bewegte Kaffeepause für Büroarbeitsplätze. Dann kommt vielleicht alle 4 Wochen mal ein externer Trainer und zeigt ein paar neue Übungen, aber alle kümmern sich um das Thema Gesundheit. Wenn Sie natürlich eine Betriebsgröße mit 200 Mitarbeitern haben, macht sicher auch Sinn, dass jemand mit einem Teil seiner Arbeitszeit sich konzeptionell überlegt, wie ich das Thema Gesundheit im Betrieb weiter fördern kann. Mit dem demografischen Wandel ist der Wettbewerb um Arbeitskräfte härter geworden. Auch hier kann betriebliche Gesundheitsförderung punkten und zahlt sich letzten Endes aus, stellt Unternehmensberater Täuber fest. Ungefähr von einem eingesetzten Euro kommen zurück 2,5 bis 4 Euro. Also es ist eine wirklich lohnende Investition wie eine neue Maschine. Samba! shows anymore on radio. Okay. Don't touch that mouse. King FM, die Tom Kolbe Show. Oh ja, Music Sounds Better With You. Wie war? Das war ein Stardust. Und das war's dann auch schon wieder in dieser Woche mit der Tom Kolbe Show. Ich bin Tom Kolbe. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie dabei gewesen sind. Und vielleicht sind Sie ja nächste Woche auch wieder dabei. Selbe Stelle, selbe Welle. Jeden Samstag von 10 bis 12 Uhr und jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr in der Wiederholung. Alle Hintergrundinfos zu den Beiträgen in der Sendung im Anschluss an diese Sendung auf tomkolbe.kingfm.net. tomkolbe.kingfm.net. Also wenn Sie irgendwas verpasst haben, wenn Sie nicht mitschreiben konnten oder wie auch immer, schauen Sie ganz einfach nochmal nach. tomkolbe.kingfm.net. Da steht alles nochmal haarklein. Ich hoffe, wir hören uns in der kommenden Woche auf jeden Fall wieder. Was bleibt mir außer Ihnen? Natürlich ein schönes Wochenende zu wünschen und bis die Tage. Bleiben Sie auf jeden Fall dran, denn es lohnt sich. Tschüss, Ihr Tom. No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even consider the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us.